Das Halle-Magazin auf Radio Korax 95,9. Ja, bis gerade habt ihr noch Common Voices gehört, aber wie ihr gerade im Jingle gehört habt, ist es jetzt wieder Zeit für den Widerhall hier auf Radio Korax auf der 95,9. Ja, ich bin Hannes, ich moderiere euch heute diesen Widerhall und wir haben natürlich heute auch wieder sehr viel tollen Content für euch vorbereitet. Gleich wollen wir anfangen mit einem Beitrag über Ada Lovelace, eine Pionierin der Informatik, die das erste Computerprogramm geschrieben hat. Die hat heute nämlich Todestag. Natürlich haben wir auch wieder einige interessante Veranstaltungen für euch rausgesucht, die ihr heute in Halle noch besuchen könnt. Dann geht es noch um Comfort Woman Berlin. Da geht es um eine Statue, die an das Leid von koreanischen Frauen unter japanischer Besetzung erinnern soll. Die wurde nämlich entfernt in Berlin und das hat viele Leute zu Recht aufgeregt. Ja, natürlich haben wir heute auch wieder die Antifa-Nachrichten, das Magazin im Magazin. Und zum Schluss haben wir dann noch einen Beitrag über den deutschen Schriftsteller Franz Jung, der gestern Geburtstag hatte. Der hat nämlich ein sehr, sehr bewegtes Leben geführt und war sehr bedeutend. Das werdet ihr dann später hören. Aber erstmal fangen wir jetzt an mit ein bisschen Musik. Und zwar habe ich euch das Lied Cruise Missiles von Fischer Z mitgebracht. Aus dem Jahr 1981, also aus dem Kalten Krieg, wie man wahrscheinlich am Titel schon erkennt und wie man am Lied auf jeden Fall erkennt. Viel Spaß mit Cruise Missiles. Common destination. Each person has their time to die. But men are speeding up that journey by seeing what they can destroy with their cruise missiles. We're living near those cruise missiles. We're looking for those cruise missiles. They're not 5 years away. They're building shelters for the privileged. There won't be room for you and me. So read your pamphlet of precautions. They'll make you laugh until you see that those cruise missiles. We're living near those cruise missiles. Sitting on those cruise missiles. They're not 5 years away. We'll be right back. ultimate solution to all the problems that we face. It's pointing rockets at the Russians and hope they don't end up in Greece. All those cruise missiles, we're looking for those cruise missiles. We're standing near those cruise missiles. They're not 5 miles away. They're not 5 years away. They're not 5 miles away. They're not 5 miles away. Ja, das war gerade Cruise Missiles von Fischer Z. Und ja, ich habe das Lied tatsächlich durch meinen Vater kennengelernt. Der hatte nämlich eine Fischer Z-CD, die bei uns im Auto lag und die er auf längeren Autofahrten auch ab und zu mal dann abgespielt hat. Grüße gehen an der Stelle raus. Ja, aber jetzt wollen wir erstmal mit ein bisschen Inhalt weitermachen. Und zwar geht es jetzt um Ada Lovelace. Softwareentwickler, Programmierer, ITler. Berufe rund um Informatik sind klar männlich besetzt. Auch der Trope des Nerds ist bis heute männlich besetzt. Das Berufsfeld ist auch männlich dominiert. Und auch die historische Erzählungen lässt uns meinen, dass es schon immer so war. Heute ist der 173. Todestag von Ada Lovelace, einer bemerkenswerten Person, die für viele Historikerinnen als erste Programmiererin der Geschichte gilt. Ihr hört jetzt einen Beitrag von Radio Korax über das Leben und Genie von Ada Lovelace und welche Rolle sie in der Entwicklung des Computers gespielt hat. So hört sich die Difference Engine von Charles Babbage an, aber es soll heute gar nicht um diese Maschine gehen, sondern um seine zweite Erfindung, die allerdings nie gebaut wurde. Und vor allem geht es in diesem Beitrag um die Frau, die das Potenzial dieses Apparats erkannte. In meinem letzten Beitrag habe ich euch über Dorothea Christiane Erks Leben berichtet. Genau wie die Dame, von der ich heute erzählen will, lebte sie in einer Zeit, in der es Frauen so gut wie unmöglich war, naturwissenschaftlich zu arbeiten. Wenn die Gesellschaft es einem besonders schwer macht, ist es umso wichtiger, Menschen in seinem Umfeld zu haben, die einen bestärken. Im Falle von Dorothea Erksleben war es der Vater, der diese unterstützende Funktion einnahm. Im Gegensatz dazu ist es diesmal die Mutter, die ihre Tochter in die wissenschaftliche Richtung lenkte. Und bevor ich euch noch länger auf die Folter spanne, der heutige Beitrag dreht sich um Ada Lovelace oder auch Augusta Ada Byron King, Countess of Lovelace, wie sie mit vollem Namen heißt. Sie wurde am 10. Dezember 1815 in London geboren und wie ihr Name vielleicht schon verraten hat, war sie die einzig eheliche Tochter von Dichter Lord Byron, der bestimmt mehr Leuten ein Begriff ist. Er war ein berüchtigter Enfant terrible, bekannt für seine romantische Lyrik und dazu passend auch in Wirklichkeit ein Mann, der, nun ja, es liebte, verliebt zu sein. Das war bestimmt für ihn ganz nett, aber für eine Ehe war das eher nicht besonders förderlich. Deswegen hielt die Ehe zu Adas Mutter Anne Isabel Noel auch nur kurz. Nach der Trennung verließ der Lord England, um später an dem Freiheitskampf für Griechenland teilzunehmen, bei dem er dann auch starb. Zu diesem Zeitpunkt war Ada gerade einmal 8 Jahre alt und hatte ihren Vater nie persönlich kennengelernt. Ihre Mutter Anne Isabel war selbst mathematisch begabt und ließ deshalb auch ihre Tochter intensiv in den Naturwissenschaften unterrichten. Allerdings war das auch der Tatsache geschuldet, dass Lady Byron befürchtete, ihre Tochter könnte ihrem Vater nacheifern und deshalb bewusst die künstlerische Bildung Adas vernachlässigte und auf eine strenge Erziehung setzte. Es war zur damaligen Zeit sehr ungewöhnlich, die höheren Töchter wurden hauptsächlich auf ein Leben als Ehefrau und Mutter vorbereitet und wenn dann in Geisteswissenschaften und Künsten geschult. Als Ada 10 war, unternahm sie mit ihrer Mutter eine Bildungsreise durch Europa, nach der sie recht schwer erkrankte, möglicherweise an Masern. Damit einhergehend traten Lähmungserscheinungen auf, was in der Konsequenz bedeutete, dass sie erst mit 17 Jahren wieder fähig war, mit Hilfe eines Stockes zu gehen. Ada war also viel daheim und körperliche Aktivitäten fielen so eher aus. Umso stärker wuchs ihre Begeisterung für Erfindungen und die Entwicklung von Maschinen. Als sie 13 war, entwickelte sie sogar schon selbst ein Konzept für einen Flugapparat, der mit Dampf betrieben werden sollte. Sie war also die Art von Mädchen, der man lieber keine Puppe, sondern eine Eisenbahn zum Geburtstag hätte schenken sollen. Diese Kombination aus analytischem Verstand und visionärem Weitblick sollte auch weiterhin ausschlaggebend für ihr späteres Leben sein. Sie wurde von dem Mathematiker Augustus de Morgan unterrichtet, ebenfalls ein bekannter Mathematiker, von dem ich allerdings noch nichts gehört habe, aber das muss ja nichts heißen. Jedenfalls erkannte dieser Augustus de Morgan Adas Talent, förderte sie aber trotzdem nicht in dem Umfang, wie sie es verdient hätte, weil er wie viele seiner Zeit der Meinung war, Frauen seien ungeeignet für die Wissenschaft, womit er natürlich falsch lag. Ada hatte dann das Glück, als sie 17 war, auf einer Soiree den Cambridge-Professor Charles Babbage kennenzulernen. Sein Lebensprojekt war die Analytical Engine, eine hochkomplexe mechanische Rechenmaschine, die für die Zeit wahnsinnig fortschrittlich war. Eine Dampfmaschine sollte den Großrechner mit seinen rund 55.000 Teilen antreiben. Mit Lochkarten sollte er gesteuert werden, wie die mechanischen Webstühle, mit denen damals die Industrialisierung begann. Die Analytical Engine wurde trotz Fördermitteln in Millionenhöhe niemals fertiggestellt, aber Ada Lovelace erkannte das gewaltige Potenzial des Konzepts sogar besser als sein Erfinder Babbage, der bloß eine Rechenmaschine konstruieren wollte. Ich denke nicht, dass sie auch nur die Hälfte meiner Vorausahnungen besitzen und meines Vermögens, alle möglichen Eventualitäten zu sehen, schrieb sie an Babbage. Was ziemlich frech ist, besonders in einer Zeit, in der Höflichkeit und Etikette so wichtig waren. Also an Selbstbewusstsein mangelte es ihr jedenfalls nicht, das aber auch zu Recht. Ada erkannte in der Analytical Engine den ersten Computer der Welt. Die Maschine könnte auch andere Dinge außer Zahlen bearbeiten, wenn sich Objekte finden ließen, deren Beziehungen durch die abstrakte Wissenschaft der Operationen ausgedrückt werden könnte und die sich für Befehle und den Mechanismus des Geräts eignen, schrieb sie in ihren Aufzeichnungen zu dem Apparat. In ihren Anmerkungen zeigt sich eben, dass sie ein sehr luzides Verständnis von den Funktionsprinzipien der Maschine hatte. Sie hat das Potenzial dieser Maschine erkannt, dass sie eben programmierbar war und komplexe Aufgaben oder immer neue Aufgaben auch ausführen konnte, sagte Antonia von Schöning, Medien- und Wissenschaftshistorikerin an der Humboldt-Universität in Berlin, die später auch nochmal zu hören sein wird. Diese Erkenntnis, die Ada da niederschrieb, war revolutionär und wurde zu ihren Lebzeiten nur von den wenigsten Menschen verstanden, weshalb die Bedeutung erst viel später gewürdigt werden sollte. Denn diese Frau formulierte hier die Grundidee der Informatik, die systemische Verarbeitung von Informationen. 1835, mit 19 Jahren, wurde sie dann aber verheiratet, um dann rasch hintereinander 3 Kinder gebären und diese großziehen zu müssen. Ihr wissenschaftliches Interesse wurde dadurch aber natürlich nicht gebremst. Weil ihr der Zugang zu einem Studium verwehrt blieb, bewegte sie ihren Mann dazu, für sie Texte aus Bibliotheken abzuschreiben. Damals schrieb sie in ihr Tagebuch: Ich glaube, dass nichts anderes als genaue und intensive Beschäftigung mit Themen wissenschaftlicher Natur meiner Fantasie am Durchdrehen und die Leere ausfüllen kann, die der Erlebnishunger in meinem Geist zurückgelassen hat. Bei ihrer engen Freundin, der Mathematikerin Mary Somerville, klagte sie, dass sie wegen der Kinder kaum noch Zeit für ihre eigentliche Leidenschaft habe. Auch der Kontakt zu der Londoner Wissenschaftsszene schlief allmählich ein, da Ada durch ihre Pflichten an das Haus gefesselt blieb. Was Carl Friedrich Gauss über die Mathematikerin Sophie Germain schrieb, kann man an dieser Stelle auch auf Ada Lovelace beziehen. Wenn dann aber eine Person dieses Geschlechts, das aufgrund unserer Sitten und Vorurteile unendlich viel mehr Hindernisse und Schwierigkeiten vorfindet bei dem Versuch, sich mit diesen dornigen Forschungen vertraut zu machen, als ein Mann, es dennoch versteht, diese Fesseln zu sprengen und in die tiefsten Geheimnisse einzudringen, so muss diese Person ohne Zweifel den vornehmsten Mut, ein außerordentliches Talent und ein überlegenes Genie besitzen. 1842 hielt Babbage einen Vortrag über die Analytical Engine, an dem auch der italienische Ingenieur Luigi Menabrea teilnahm, der in Folge einen Bericht über diesen Vortrag auf Französisch verfasste. Da Babbage kein Französisch sprach, bat er Ada um eine Übersetzung. Das lässt die mittlerweile Gräfin Lovelace sich nicht zweimal sagen. In monatelanger Arbeit übersetzt sie nicht nur das Schriftstück, sondern fügt eigene Ideen und Gedanken hinzu, die im Grunde den Hauptteil ausmachen. Sie gibt darin eigene Berechnungen an und schrieb ein eigenes Programm, das eine Reihe von Rechenbefehlen enthält, deren Prinzipien sich in modernen Computern wiederfinden. Auch über die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der Analytical Engine stellt sie Vermutungen an. Diese Anmerkungen beinhalten auch sehr faszinierende Überlegungen und weitsichtige Ideen dazu, wozu die Maschine noch in der Lage sein könnte. Also ja, über das hinaus, was Babbage ursprünglich sich vorgestellt hatte, erkennt Ada Lovelace in dieser Maschine das Potenzial als Computer. Bei der Deutung der Möglichkeiten der programmierbaren Maschine gab sie auch ein konkretes Beispiel. Vorausgesetzt, dass beispielsweise die grundlegenden Beziehungen von bestimmten Klängen in der Wissenschaft, der Harmonie und der musikalischen Komposition für solche Ausdrucksformen und Anpassungen geeignet wären, könnte die Maschine aufwendige und wissenschaftliche Musikstücke von beliebiger Komplexität und Umfang komponieren. Unglaublich, sich vorzustellen, dass eine Frau 1843 bereits komponierende Computer vorhersagte. In ihren Anmerkungen gibt es weiterhin einen Plan, wie sich mithilfe dieser Hardware, wenn nur die Zahlen, berechnen lassen. Falls ihr euch fragt, was das für Zahlen sind, googelt es lieber, ich kann es euch nämlich auch nicht erklären. Die Anleitung enthält die arithmetischen Befehle und die Speicherorte aller Zwischenergebnisse und gilt deshalb heute als erstes Software und somit als erstes Computerprogramm. Sie betont vor allen Dingen die Dimension der Kreativität oder der Imagination, wenn sie schreibt, dass die Analytical Engine keinen Anspruch erhebt, irgendetwas hervorzubringen, sondern eben nur tun kann, was wir ihr befehlen. Und das ist ja auch, woran sich die KI-Forschung und KI-Industrie sehr abarbeitet derzeit. Also die Frage, ob eine künstliche Intelligenz in der Lage ist, etwas originell hervorzubringen, etwas zu schaffen. Und ich lese das als ein Plädoyer für einen aufgeklärten Umgang mit Technologie und finde, dass diese Gedanken heute, auch mit Blick auf die gegenwärtige Macht großer Sprachmodelle wie GPT-3, eine ganz besondere Relevanz und auch Brisanz haben. Doch war es in der damaligen Welt nicht gern gesehen, wenn eine Frau sich so selbstbewusst über wissenschaftliche Belange äußerte. Damit eckte sie ja in der adligen Gesellschaft an, als Bewunderung zu ernten. Selbst ihr Mentor Babbage lehnte eine weitere Zusammenarbeit ab und die Suche nach einem neuen Mentor brachte der jungen Mathematikerin nur Absagen ein. Darüber verzweifelt versuchte sich Ada mit Bällen, Konzerten und Affären abzulenken. Darunter sollen angeblich auch Charles Dickens und der Wissenschaftler John Cross gewesen sein. Auch gab sie sehr viel Geld aus und begann auf Pferde zu wetten. So musste sie sogar mehrmals Familienschmuck versetzen, als sie sich vertippte. Nach der Geburt ihres dritten Kindes wurde Ada dann sehr krank und litt an starken Schmerzen, die sie mit von Ärzten verschriebenem Alkohol und Betäubungsmitteln zu lindern suchte. Die letzten Jahre ihres Lebens verbrachte sie durch ihren Gebärmutterhalskrebs ans Bett gefesselt und starb dann mit gerade einmal 36 Jahren am 27. November 1852 in London. Sie bestand darauf, neben ihrem Vater begraben zu werden, weshalb ihre Mutter aus Protest nicht einmal zu ihrer Beerdigung erschien. Charles Babbage beschrieb ihren letzten Lebensabschnitt treffenderweise als Tragödie. Und trotzdem wäre es sicherlich tröstlich für sie gewesen, dass ihre Erkenntnisse, die damals nicht gewertschätzt werden konnten, als Grundlage für die heutige Computertechnik gilt. Das war ein Beitrag über Ada Lovelace. Die britische Mathematikerin, die als erste Programmiererin in der Geschichte gilt, hat heute ihren 173. Todestag. Ja, und wir machen jetzt weiter mit einem Song, der sich mit der Stadt beschäftigt, in der Ada Lovelace geboren wurde und lange gewirkt hat und auch gestorben ist, nämlich London. Und zwar heißt der Song auch London, aber ein bisschen komisch geschrieben, nämlich L-ON-D-ON. Das werdet ihr gleich in dem Song auch nochmal hören, wie man das richtig sagt. Ja, und der Song ist von Bass Victim. Das ist ein, ja, ich würde sagen, Hyperpop-Duo aus England. Und ja, der Song ist jetzt nicht brandaktuell, ist schon ein bisschen älter, aber ist trotzdem sehr cool. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit London von Bass Victim, beziehungsweise L-O-N-D-ON von Bass Victim. Thank you. Ja, wir haben hier gerade zwei Lieder von Bass Victim gehört, und zwar erst L-O-N-D-On bzw. London, und danach haben wir noch Vacation gehört, wo man den Producer-Teil des Duos ein bisschen stärker gehört hat, wie ich finde. Ja, und jetzt machen wir weiter mit ein paar coolen Sachen, die ihr heute noch in Halle so erleben könnt. Weil es ist zwar noch kein Wochenende, aber trotzdem gibt es viele coole Sachen, die ihr heute noch besuchen könnt in Halle. Heute Abend findet im Rahmen der Reihe Gegen jeden Antisemitismus eine Lesung mit anschließendem Gespräch im VL statt. Zu Gast ist Stefan Dietl, der auch sein Buch Antisemitismus und die AfD liest. Dietl zeigt darin, wie präsent antisemitische Denkmuster in der AfD sind, von klassischen Stereotypen über Verschwörungserzählungen bis hin zur Relativierung nationalsozialistischer Verbrechen. Er beleuchtet sowohl die verschiedenen Formen des Antisemitismus innerhalb der Partei als auch deren Versuch, sich öffentlich als Schutzmacht gegen Antisemitismus darzustellen. Ab 19 Uhr im VL in der Ludwigstraße. Außerdem gibt es eine Filmvorführung heute. Und zwar wird der Film Hinter Türen gezeigt. Anlass ist der Internationale Tag gegen patriarchale Gewalt, der jedes Jahr am 25. November abgehalten wird. In dem Film schildern zwei betroffene Frauen und ein betroffener Mann ihre Erfahrungen als Opfer häuslicher Gewalt in Form von verbaler, emotionaler, psychischer, finanzieller und körperlicher Nötigung. Heute um 18 Uhr findet diese Filmvorführung im Lila Drachen statt. Der Eintritt ist frei. Im Sexshop Consent in Halle läuft momentan noch eine Kunstausstellung. Und zwar heißt die Sex und Identität. 8 Künstlerinnen aus Halle präsentieren hier 25 Werke, die sich mit Verlangen, Scham, Lust, Körperbildern und Selbstbestimmung beschäftigen. Zu sehen sind, sind Arbeiten aus Malerei, Grafik, Fotografie und Plastik. Ein spannendes Spektrum, das zeigt, wie vielfältig sich Sinnlichkeit künstlerisch ausdrücken lässt. Wenn euch das interessiert, dann macht euch am besten direkt auf den Weg zum Sexshop Consent in der großen Steinstraße, nicht weit vom Juliot-Curie-Platz weg. Heute ist nämlich die letzte Chance, diese Ausstellung zu sehen. Bis 17 Uhr habt ihr noch Zeit, dann schließt das Consent und die Ausstellung ist vorbei. Außerdem ist heute Abend wieder Unikino im Audimax der Martin-Luther-Universität Halle. Der Film Still Here wird da in der Originalsprache mit deutschen Untertiteln gezeigt. Im Rio de Janeiro des Jahres 1971 herrscht in Brasilien noch eine Militärdiktatur. Das Haus der Familie Pavas ist ein Hort für Freunde, Familie und für offene Worte und Kritik. Doch eines Tages wird Rubens Pavas verhaftet und verschwindet daraufhin spurlos. Seine Frau Eunice ist gezwungen, sich neu zu erfinden. Während sie sich um ihre 5 Kinder kümmert, wird sie zur Aktivistin, die die Hintergründe für das Verschwinden ihres Mannes herausfinden will. Der Film wurde dieses Jahr tatsächlich auch mit einem Oscar ausgezeichnet für die beste nicht englischsprachige Produktion. Und die Vorführung ist heute Abend um 18.15 Uhr im Audimax oder Auditorium Maximum an der MLU. Das ist das Gebäude mit der Glasfassade auf dem Löwencampus. Kleine Warnung, um bei Unikino Veranstaltungen teilnehmen zu können, sind eine Registrierung bei der Unifilm-App sowie der semesterliche Erwerb einer Clubkarte notwendig. Ja, und wir machen hier jetzt erstmal wieder weiter mit Musik. Und zwar habe ich At the Door für The Strokes jetzt als nächstes für euch vorbereitet. Und ist ein cooles Lied, hat auch ein sehr, sehr cooles Musikvideo. Also wenn ihr gerade zu Hause sitzt und nichts anderes zu tun habt, dann schaut euch nach dem Widerhall mal dieses Musikvideo dazu an. Und ich finde vor allem die Synthesizer, die da drin vorkommen, sehr fesselnd. At the Door von The Strokes. Struck me like a chord. That's what they do right in front of you, like a cannonball slamming through your wall. In their face I saw what they're fighting for. Diese Woche am 25. November war der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Eine der vielen Kundgebungen und Demonstrationen in diesem Rahmen startete am Dienstag in Moabit in Berlin am Platz der Friedensstatue. Passend, denn die Friedensstatue mit dem Namen Ari stellt eine Überlebende von sexueller Versklavung während des Zweiten Weltkriegs dar. Nur ist die Statue leider nicht mehr da. Nach 2 Jahren an der Bremer Straße wurde Ari im Oktober diesen Jahres nämlich wieder entfernt. Das sorgt nicht nur für Protest, sondern auch für unabhängige Recherchen von Aktivisti über den möglichen politisch motivierten Hintergrund der Entfernung. Im nächsten Beitrag hört ihr unter anderem eine aktivistische Stimme über die Rechercheergebnisse und warum die Entfernung von Ari überhaupt ein politisches Zeichen ist. Eine Redakteurin von Radio Korax war nämlich bereits kurz nach der Entfernung bei einer Protestaktion für Ari dabei. Noch vor einem Monat saß auf einem kleinen Stuhl in Berlin in Moabit ein Mädchen. Jugendlich, die Hände ordentlich im Schoß gefaltet, barfuß. einen kleinen Vogel auf der Schulter. Sie saß dort bei Wind und Wetter. Ari heißt das Mädchen. Sie ist eine Bronzestatue vom südkoreanischen Künstlerpaar Kim Eun-sang und Kim Sa-kyung entworfen. Sie stellt eine der sogenannten Trostfrauen dar. Dahinter steht ein grausames Kriegsverbrechen. Ari ist nämlich eine Überlebende der Frauen, die während des Zweiten Weltkriegs von der einfallenden japanischen Armee sexuell versklavt wurden. 1991 brach Kim Hak-sun als sogenannte Trostfrau das jahrelange Schweigen. Sie berichtete, dass sie noch ein junges Mädchen gewesen sei, als sie im Zweiten Weltkrieg durch das japanische Militär versklavt und sexuell missbraucht wurde. Am 14. August 1991 machte sie ihre Geschichte vor Fernsehkameras öffentlich. Sie war damit die erste Überlebende der sogenannten Trostfrauen, die Zeugnis ablegte über die schweren Menschenrechtsverletzungen. Dem Beispiel von Kim Hak-sun folgten 250 Betroffene aus dem Asien-Pazifik-Raum, die seither gemeinsam um Entschädigungen und Entschuldigungen kämpften. Die Friedensstatue Ari soll an das Leid der mindestens 200.000 Betroffenen aus den Kriegsgebieten erinnern. Darunter auch die Opfer der deutschen Wehrmacht, deren Soldaten die Frauen in Bordellen wieder und wieder vergewaltigten. Auf der ganzen Welt gedenken über 30 dieser Statuen wie Ari der koreanischen Frauen. Der japanischen Regierung sind sie ein Dorn im Auge. Nun hat das Bezirksamt Mitte beschlossen, die Statue entfernen zu lassen. Seit dem 17. Oktober 2025 ist dort, wo vorher Ari stand, nur noch ein heller Fleck. Der Korea-Verband, Aktivisti und die koreanische Community in Berlin sind empört und haben zu Kundgebungen aufgerufen. Eine Redakteurin von Korax war im Oktober direkt nach der Entfernung auf einer Kundgebung. Ein Sprecher dort ordnet die Entfernung aus aktivistischer Sicht ein und stellt klar, für sie ist die Entfernung politisch motiviert. 25 PolizistInnen haben nach einem gerichtlichen Beschluss Ari entfernt. Eine Statue, die den Widerstand von sogenannten Comfort Women repräsentiert, welches 5 Jahre nahe des ZKU in Moabit stand, wie eben schon erwähnt. Die Statue wurde entworfen und installiert mit Unterstützung des Korea-Verbandes und mit der offiziellen Erlaubnis von Berliner Behörden. Sie gedenkt den über 200.000 koreanischen Frauen, die während des Zweiten Weltkrieges von der einfallenden japanischen Armee versklavt wurden und Opfer von sexuellem Missbrauch wurden. Die Statue umfasst 2 Stühle nebeneinander. Auf einem eine koreanische Überlebende der Versklavung, die friedlich dasaß. Der andere Stuhl wurde dagegen freigelassen, das Publikum einladend, sich neben sie zu setzen und über Fragen von Frieden, Krieg, Solidarität, Geschichte, Gedenken und Macht zu reflektieren. Das Denkmal war ein wichtiger Ort für Berlins koreanische Community als auch für andere Friedens- und Gendergerechtigkeitsaktivistinnen in dieser Stadt. Am Donnerstag hat der Berliner Richter im Prozess um die Statue dessen Entfernung angeordnet. Mit dem Argument, dass es von Anfang an als ein temporäres öffentliches Kunstwerk und nicht ein permanentes Denkmal vorgesehen wäre. Er bemerkte außerdem, dass die Statue in Zukunft an einem anderen Standort aufgestellt werden könnte. Aktivistinnen haben Beweismaterial, dass Lobbyisten für die japanische Regierung Druck auf deutsche und Berliner Politiker ausgeübt haben, die Statue entfernen zu lassen, was diese lange Zeit abgelehnt hatten. In Japan mobilisiert die extreme Rechte seit vielen Jahren, um die Geschichte der versklavten koreanischen Frauen zu verschweigen. Laut der extremen Rechten sei diese Geschichte eine Beleidigung für Japan. Die Berliner Aktivistinnen haben auch Beweise vorgebracht, die zeigen, dass Berliner und deutsche Entscheidungsträger vermutlich davon beeinflusst gehandelt haben, dass Deutschland und insbesondere Berlin engere unternehmerische Beziehungen zu Japan aufbauen möchte. Diese Beziehungen sollen lukrative Verträge mit Mitsubishi und Energieinfrastruktur in Berlin einschließen. Die Aktivistinnen vermuten, dass die Figur entfernt wurde, um diese Geschäfte in die Wege zu leiten. Wir nehmen an, dass diese Geschichte eng verflochten ist mit den Schlüsselthemen, die wir bei der diesjährigen Berliner Gazeta Pluriversive Peace Conference untersucht haben. Nicht nur in Berlin. Weltweit versucht die japanische Regierung, gegen die Friedensstatuen vorzugehen. Sie sieht in ihnen anti-japanische Stimmungsmache. Vor allem die japanische Rechte sieht in den Friedensstatuen eine Beleidigung an Japan. Die Opfer in Korea seien durch bilaterale Verträge zwischen den Ländern schließlich inzwischen entschädigt worden. Und Japans Regierung meint es ernst. Die japanische Stadt Osaka beispielsweise beendete ihre Städtepartnerschaft zur US-amerikanischen Stadt San Francisco, nachdem dort eine Friedensstatue aufgestellt wurde. Auch in Berlin versuchte die japanische Botschaft schon, die Statue zu verhindern. Die Aufstellung wurde daraufhin vom Bezirk Berlin-Mitte vorerst nur für 2 Jahre genehmigt. Tatsächlich gibt es auch schon länger Bewegungen um die Entfernung der Statue. 2024 sagte Kai Wegner, der ehemalige Bürgermeister von Berlin, in einem Pressegespräch nach einem Treffen mit der japanischen Außenministerin, es bräuchte Veränderungen. Es dürfte keine einseitige Darstellung der Kriegsverbrechen an Frauen mehr stattfinden. Die grüne Bezirksbürgermeisterin Steffi Remlinger kündigte im September 25 dann die Entfernung der Statue an. Ein Eilantrag des Korea-Verbandes beim Verwaltungsgericht gegen die Beseitigung wurde abgelehnt. Die Kundgebungsteilnehmer zeigen sich bestürzt über die Entscheidung und sprechen den Nachkommen der Opfer ihre Solidarität und Anteilnahme aus. Hello everyone, I was here yesterday morning. Ich war gestern Morgen aus Versehen hier, weil mein Kollege und ich dachten, es wäre eine Protestaktion und wir wollten uns informieren. Aber ich bin sehr froh, dass Sie die Initiative ergriffen haben. Ich bin Asra, ich bin Bosnierin und wie viele von euch vermute ich zumindest, komme ich aus einem Land, das vom Krieg zerrüttet wurde. Es gab viele, viele Frauen, Mädchen und Männer, die Opfer von sexueller Gewalt im Krieg wurden. Und als ich gestern darüber nachgedacht habe, habe ich an diese eine besondere, sehr besondere Frau gedacht. Nusreta Sivak aus Prichedor. In den 90ern wurde sie Opfer von sexueller Gewalt und sie ist dafür verantwortlich, dass sexuelle Gewalt während des Krieges als ein Verbrechen an der Menschheit anerkannt wird. Dank ihren Aussagen vor dem Internationalen Strafgerichtshof wurde das gesamte internationale Strafrecht geändert. Es tut mir sehr leid, dass die Erfahrung der koreanischen Frauen damals nicht genug war, um das internationale Strafrecht zu ändern. Ich bin mir sicher, dass Nusreta heute hier mit euch stehen würde, Hand in Hand. Und als Bosnierin verstehe ich euer Bedürfnis, dafür zu kämpfen. Ich applaudiere euch und ich bin mir sicher, alle hier teilen ihre Solidarität mit euch. Und ich bin sehr, sehr froh, hier heute beide Communities zu sehen. Shares this solidarity with you and Bravo, and I'm really happy to see both communities here fighting for what is right. Nusreta Sivac, von der die Rednerin eben gesprochen hat, ist eine bosnische Aktivistin für Opfer von Vergewaltigungen und anderen Kriegsverbrechen und ehemalige Richterin. Während des Bosnienkrieges war sie Gefangene im bosnisch-serbisch geführten Omarska-Lager in Prichedor, wo sie und andere Frauen im Lager vergewaltigt, geschlagen und gefoltert wurden. Nach der Schließung des Lagers im August 1992 aufgrund von Presseberichterstattung wurde sie Aktivistin für Vergewaltigungsopfer. Ihr wird zugeschrieben, dass sie bei der Anerkennung von Kriegsvergewaltigungen als Kriegsverbrechen nach internationalem Recht geholfen hat. Außerdem ist sie Mitglied der Frauenvereinigung von Bosnien und Herzegowina. Auch ich als Ukrainerin möchte meine Solidarität ausdrücken. Wie ihr wisst, führt Russland Krieg gegen die Ukraine. Genozidaler Krieg. Und viele Frauen, Kinder und auch Männer erleben sexuelle Gewalt. Viele von euch wissen es. Es geht dabei um den Akt der Demütigung, um die eigene Macht über Machtlose zu zeigen. Und es ist eine der demütigendsten Formen der Folter. Es ist etwas, das dein Leben wahrscheinlich massiv zerstört. Eine Rückkehr der Statue ist trotz einer Stellungnahme des Korea-Verbandes wohl nicht zu erwarten. Wer sich aber näher mit dem Thema auseinandersetzen möchte, kann in Berlin ein ganzes Museum besuchen, das den Kriegsverbrechen und der betroffenen Frauen gewidmet ist. Das Museum der Trostfrauen in der Kizustraße 103 öffnet seine Türen jeden Dienstag und Sonntag von 14 bis 18 Uhr. Das war ein Beitrag über die Entfernung von Ari, einer Friedensstatue, die an die sogenannten Trostfrauen erinnert. Aktivisten, die setzen sich weiterhin für die Rückkehr der Statue ein, aber ihr habt es gerade schon gehört, das scheint aktuell leider immer noch aussichtslos zu sein. Ja, wir machen jetzt wieder mit ein bisschen Musik weiter und zwar habe ich euch Götterstraße 1 von dem Techno-Urgestein Westbam und der Sängerin Inga Humpe mitgebracht. Viel Spaß! Thank you. Das war Götterstraße Nummer 1 von Westbam und der Sängerin Inga Humpe. Wem Inga Humpe jetzt nichts sagt, ihr kennt sie vielleicht oder ihr kennt vielleicht ihre Band Zweiraumwohnung oder ihre andere Band Humpe und Humpe, wo sie mit ihrer Schwester zusammen Musik macht. Und ja, mit Musik geht es jetzt auch weiter, auch ähnlich, ja, sentimental vielleicht, melancholisch wohl eher, ja. Allerdings ein ganz anderes Genre, und zwar gibt es jetzt gleich einen Cloud-Rap-Klassiker auf die Ohren, zumindest meiner Meinung nach. Ja, ich habe diesen Song in meinen Teenage-Jahren sehr viel gehört, aus dem Jahr 2013 ist er, und zwar Weatherman von Xavier Wolf und Bones. Viel Spaß. This is a brand new hip-hop mix straight from the streets. Street single, smash, hot 97, bringing it to you. We all go through a lot of difficult things. Just remember that. Damn. It's so hard trying to keep some cash in. Now I'm sending ice out of all directions. Why this world gotta work like this? Call me weatherman, I'm wherever man. It's so hard trying to keep some cash in. Now I'm sending ice out of all directions. Why this world gotta work like this? Call me weatherman, I'm wherever man. It's so hard trying to keep some cash in. I'm sending ice out of all directions. Why this world gotta be like this? Riding down the PCH, sipping on some PCP. Rhyming, that's a piece of cake, so I always eat for free. Say the game in need of me, cause I don't even need a beat. Say I mean a lot to rap, but that don't mean a thing to me. Rather grow old, get a place out in the forest. On the porch of my cabin, smoking dope, eating porridge. Mounds of the snow coming down on the road. White skin like Jack Frost, got your bitch cold, let it go. Every night I'm dying slow. Eyes never close, cause you never, never know what. Das war Weatherman von Xavier Wolf und Bones. Immer noch, nicht mehr mein Lieblingssong, aber ich höre ihn trotzdem noch sehr gerne. Und wir machen auch direkt mit Musik weiter. Es ist sehr musiklastig irgendwie heute, aber das muss ja auch mal sein. Und zwar gibt's jetzt als nächstes Pursuit of Happiness von Kid Cudi featuring MGMT und Rat-A-Tat. Allerdings nicht in Steve Aoki Remix, der ziemlich populär ist, weil er im Soundtrack von, wie hieß der Film nochmal? Naja, von so einem relativ bekannten Film drin war, sondern wir hören jetzt das Original, was meiner Meinung nach auch viel cooler ist. Hier kommt Pursuit of Happiness von MGMT, Rat-A-Tat und Kid Cudi. I lived in missing bullets. I'm on the pursuit of happiness, and I know everything is shining on. You know about ride them night terrors every night. 5 a.m. cold sweats waking up to the sky. Tell me what you know about dreams, dreams. Tell me what you know about night terrors. Nothing. You don't really care about the trials of tomorrow. Rather lay awake in the bed full of sorrow. I'm on the pursuit of happiness. I know everything is shining. Always go. I'll be fine once I get it. I'll be good. Das war Pursuit of Happiness von Kid Cudi featuring MGMT und Ratatat. Und ja, ich hatte vorhin schon gesagt, ein Remix davon ist relativ bekannt geworden. Das war der Steve Aoki Remix und der ist durch den Film Project X ziemlich berühmt geworden. Der Film ist 2012 rausgekommen und da geht es im Prinzip um so eine Gruppe Teens, die halt eine fette Party schmeißen. Es ist kein super krasser Film oder so, aber er ist ein paar Jahre nach Hangover rausgekommen und das merkt man auf jeden Fall sehr stark. Aber jetzt ist es 18 Uhr. Das Halle-Magazin auf Radio Korax 95,9. Ja, ihr seid immer noch hier beim Widerhall auf Radio Korax auf der 95,9. Und die erste Stunde vom Widerhall ist jetzt schon vorbei, aber auch in der zweiten Stunde haben wir noch viele coole Sachen hier für euch. Gleich gibt es erstmal wie jeden Donnerstag um 18 Uhr die Antifa-Nachrichten. Und danach haben wir noch einen Beitrag über den deutschen Schriftsteller Franz Jung, der ein sehr, sehr bewegtes Leben geführt hat, wie ihr gleich noch erfahren werdet. Aber wie gesagt, jetzt erstmal unser Magazin im Magazin, die Antifa-Nachrichten. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say? Herzlich willkommen zu den Antifa-Nachrichten am 27. November 2025. Zu Beginn blicken wir auf den Auftakt im Antifa-Ost-Prozess in Dresden. Dann geht es um einen bayerischen AfD-Kommunalpolitiker und neonazistischen Burschenschaftler. Und natürlich schauen wir auch wieder nach Gießen, wo am kommenden Wochenende eine neue AfD-Jugendorganisation gegründet werden soll. Daher mobilisiert ein großes Bündnis zu Gegenprotest und andere zivilgesellschaftliche lokale Akteure haben Versammlungen angemeldet, die nun verboten oder verlegt wurden. Mehr dazu gleich in den Kurzmeldungen. Und wie jede Woche gedenken wir auch heute Opfern rechter Gewalt. Und zu guter Letzt haben wir noch ein paar Veranstaltungen für euch zusammengetragen. Los geht's! Auftakt im Antifa-Ost-Prozess in Dresden. Am Dienstag, den 25. November, wurde der Gerichtsprozess um Johann G. und 6 weiteren AntifaschistInnen am Oberlandesgericht in Dresden mit dem Vorlesen der Anklageschrift eröffnet. Wie die Taz berichtete, werfe die Bundesanwaltschaft den 7 Betroffenen eine brutale Angriffsserie auf Neonazis vor. Von 2018 bis 2023 hätten sie schwere Angriffe auf Rechte begangen. In Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt und schließlich Budapest. Zum Teil auch mit Schlagstöcken und Hämmern, und den Angriffen seien auch Trainings und längere Ausspähungen vorausgegangen. Vor allem Johann G. steht im Fokus der Bundesanwaltschaft, so solle er in der Gruppe einen prägenden Einfluss gehabt haben. Dass er überhaupt zum Prozess vorgeführt werden kann, verbuchen Sicherheitsbehörden als Erfolg. Nach fast 4 Jahren auf der Flucht wurde er vor einem Jahr in einer Regionalbahn bei Weimar gefasst. Zuvor war mit internationalem Haftbefehl und Belohnung nach G. gefahndet worden. Vor dem Oberlandesgericht in Dresden wurde der Prozessauftakt von einem solidarischen Protest begleitet. Bochumer Polizei schoss auf ein 12-jähriges Mädchen. Nach einer Woche und nach einer OP ist ihr Zustand stabil. Bereits Anfang vergangener Woche hatte ein Polizist bei einem Einsatz in Bochum einem 12-jährigen Mädchen in den Bauch geschossen. Es sei dabei lebensgefährlich verletzt worden, schrieb die Rheinische Post. Wie der WDR am Dienstag, den 25. November, berichtet, sei das Mädchen operiert worden und ihr Zustand nun stabil. Außerdem rekonstruierte der WDR den Verlauf der Ereignisse. Da das Mädchen gehörlos sei, ist es auf lebenswichtige Medikamente angewiesen. Zudem wohnt es wegen Sorgerechtsfragen nicht bei den Eltern, sondern in einer Wohngruppe in Münster. Weil es dort den ganzen Tag nicht gesehen worden war, meldeten die Betreuenden das Kind bei der Polizei als vermisst. Diese trafen das Mädchen in der Wohnung ihrer Mutter, wo es nach Bochumer Polizeiangaben mit 2 Messern auf die Polizisten losgegangen sein soll. Die ErmittlerInnen aus Essen, die nun den Tathergang ihrer Polizeikollegen untersuchen, meldeten, dass zuvor die Mutter mit Handschellen im Hausflur fixiert worden war. Außerdem hätten die Bochumer Polizisten versucht, mit einem Taser den Messerangriff abzuwehren. Aber die Handlungskonzepte der Polizei Nordrhein-Westfalens sehen vor, dass bei einem Angriff mit Messer eine Schusswaffe einzusetzen sei. Im Nachgang der Ereignisse wird sowohl dieses Handlungskonzept als auch das konkrete Vorgehen der Bochumer Polizisten kritisiert. Denn das Polizeigesetz von Nordrhein-Westfalen hält auch fest, dass gegen Personen, die dem äußeren Eindruck nach noch nicht 14 Jahre alt sind, Schusswaffen nicht gebraucht werden dürfen. Das gelte jedoch nicht, wenn der Schusswaffengebrauch das einzige Mittel zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib oder Leben sei. Zudem waren die Bodycams der Beamten ausgeschaltet und keine gebärdendolmetschende Person bei dem Einsatz anwesend. Die bayerische AfD erhebt einen vom Verfassungsschutz beobachteten Burschenschaftler an die Spitze zur Würzburger Kommunalwahl. Trotz laufender Ermittlungen gegen Volksverhetzung und des Verdachts auf die Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole nominiere die AfD Würzburg Daniel Halemba zu ihren Spitzenkandidaten für die Kommunalwahl 2026. Davon berichteten die Beltauer News. Halemba habe über mehrere Jahre der rechtsextremen Burschenschaft Teutonia Prag in Würzburg angehört, welche im November vor 2 Jahren vom Bayerischen Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft wurde. Vor 2 Jahren haben Sicherheitsbehörden bei der Teutonia Prag Hausdurchsuchungen veranlasst, mehrere faschistische Symbole und Gegenstände aus dem Nationalsozialismus beschlagnahmt und im Nachgang gegen Halemba und mehrere andere Verbindungsmitglieder Ermittlungen eingeleitet. Halemba, zu dem Zeitpunkt bereits auch AfD-Landtagsabgeordneter in Bayern, tauchte nach Bekanntgabe der Ermittlungen ab, bis er einige Tage später im Raum Stuttgart entdeckt wurde. Nur wenige Stunden bevor Halemba durch die konstituierende Sitzung des Landtags Immunität erlangt hätte. Noch am selben Nachmittag hätte der Bayerische Landtag diese Immunität formell aufgehoben, um sicherzustellen, dass die Ermittlungen ohne politische Hürden fortgesetzt werden konnten, heißt es bei Beltauer News. Der Wirbel um die Ereignisse sorgte dafür, dass der AfD-Bundesvorstand einen Parteiausschluss von Daniel Halemba forderte. Nun wurde er von der kommunalen Parteigruppe zum Spitzenkandidat der AfD in Würzburg nominiert und behielt seither sein Landtagsmandat. Julian Reichels Nachrichtenportal NIOS behauptet von sich selbst, die Stimme der Mehrheit zu sein. Die Zahlen dahinter sprechen allerdings eine andere Sprache, resümiert die Deutsche JournalistInnen-Union, eine Verdi-Unterorganisation des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Der Datenexperte Jens Schröder und Markus Wiegand, Chefredakteur beim Mediendienst Kress, haben NIOS analysiert und festgestellt, dass NIOS seinen Mehrheitsanspruch nicht einlösen könne. So schaffe es das Portal im September nicht mal in die Liste der Top 100 Online-Medien, leitet Wiegand her. Denn NIOS erreiche mit knapp 5,7 Millionen Visits lediglich Rang 115. Außerdem verzeichnete NIOS im Jahr 2023 einen Jahresfehlbetrag von rund 14 Millionen Euro. Also hat es höhere Produktionskosten und andere Aufwendungen als Erträge in dem Geschäftsjahr gemacht. In Gießen soll am Wochenende die neue AfD-Jugendorganisation gegründet werden. Das Bündnis Widersetzen hat Protest angekündigt, zu dem landesweit mobilisiert wird. Doch vorab gab es viel Trubel, zum einen wegen des Veranstaltungsortes und zum anderen, weil mehrere Demos verboten worden sind oder verlegt wurden. Stattfinden wird die AfD-Veranstaltung in der Messe Gießen, welche von der Zwerens-Gruppe geführt wird, die einem Ehepaar aus Sachsen gehört. Die Zwerens-Gruppe stand bereits mehrfach wegen Zusammenarbeit mit Rechten in der Kritik. So hatte die AfD bereits Anfang diesen Jahres ihren Auftakt zum Bundestagswahlkampf in der ebenfalls zur Zwerens-Gruppe gehörenden Messe in Halle-Saale abgehalten. Außerdem fand kürzlich die rechte Buchmesse Seitenwechsel in der Messe Halle statt. Die Zwerensgruppe versteht sich in ihrer Selbstdarstellung als neutraler Akteur. Mitarbeitende der Messe Gießen berichteten nun vorab der Veranstaltung am kommenden Wochenende in einem offenen Brief von Anfeindungen ihnen gegenüber. Nach eigenen Angaben habe die Zwerens GmbH keine Wahl gehabt bei der Raumeinmietung der AfD in Gießen und dass diese sich andernfalls hätte einklagen können. Konträr dazu steht eine Einschätzung von Steffen Augsberg, Professor für öffentliches Recht an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Dieser sagt der Hessenschau gegenüber, die Messe GmbH sei als privates Unternehmen nicht an die Grundsätze zur Gleichbehandlung politischer Parteien gebunden, wie es für öffentliche Einrichtungen gelte. Wäre die Messe in öffentlicher Hand, dürfte sie eine AfD-Anfrage nicht ablehnen. Für ein privatwirtschaftliches Unternehmen gelte das jedoch nicht. Anfang der Woche berichtet die Hessenschau, dass eine Allgemeinverfügung für die gesamte Westseite der Stadt Gießen erlassen werden soll. Am Mittwochmorgen bestätigte netzpolitik.org, dass die Stadt mehrere Gegendemos in der Nähe der Messe verboten habe. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hatte dort zwei Kundgebungen angemeldet, sowie Attac Deutschland, auch ein anarchistisches Camp und die Partei Die Linke. Die Kreisvorsitzende der Linken in Gießen und Anmelderin der Kundgebung Nathalie Maurer vermutet dahinter die Motivation, Versammlungen gezielt weg von der Messehalle zu verlegen, also weg aus Sicht und Hörweite der AfD-Jugend. Die Verlegung dieser 5 Demonstrationen argumentierte die Stadtverwaltung Gießen mit Sicherheitsgründen und erklärte die gesamte Westseite der Stadt zur demonstrationsfreien Zone. Hintergrund ist der groß angekündigte Protest und die Aktion des zivilen Ungehorsams vom Widersetzenbündnis. Dieses verlautet als Reaktion auf die Verbote der Demonstration auf der Westseite der Stadt, Gießen müsse sich entscheiden, ist sie für Demokratie und Weltoffenheit oder rolle sie dem Faschismus den roten Teppich aus. Beides zusammen gehe nicht. Auch die freien Radios werden in Gießen sein und vor Ort von den Demonstrationen berichten. Wir stehen jetzt hier Naya und Young FSK 18 vor der Messe. Live und vor Ort aus Gießen von den Widersetzen-Protest wird es eine Radioberichterstattung geben. Am Samstag, den 29. November von 7 bis 12 Uhr beim FSK in Hamburg auf der 93,0 MHz und im Livestream auf fsk-hh.org. Warum? Und nehmen wir mal nur die Frage der Form der Berichterstattung in den Medien, also wie Journalistinnen und Journalisten mit der AfD umgehen. Am 29. und 30. November will die AfD in Gießen eine neue Jugendorganisation gründen. Mit abgewandelten Reichsadler und Namen wie Junge Patrioten oder Patriotische Jugend. Vielleicht auch Generation Deutschland. Gegen diese Neuformierung einer radikalen rechten Jugend mit starken Verbindungen in die neonazistische Szene wird es zivilgesellschaftlichen Protest geben. Wir sind heute hier, weil die AfD eine antifeministische Politik fährt. Hier war gerade eine kleine Sitzblockade, weil hier ein paar Nazis durchkommen wollten. Wir sind hier, um zu zeigen, dass die AfD eine arbeitnehmerinnenfeindliche Partei ist, die nicht für die Interessen der Arbeiterinnenschaft quasi steht. Das Bündnis Widersetzen ruft auf, sich in Gießen dem Gründungstag der neuen Jugendorganisation der AfD entgegenzusetzen. Und die Freien Radios werden davon berichten. Hinter mir hört man gerade die Sitzblockade. Am Samstag werden in Gießen einige ReporterInnen unterwegs sein, die euch im Radioprogramm auf dem Laufenden halten werden. Was wo passiert im Kontext des Protestgeschehens bei Widersetzen. Aktuelle Berichterstattung vor Ort und von unten. Schaltet ein am Samstag von 7 bis 12 Uhr beim FSK in Hamburg auf der 93,0 MHz und im Livestream auf fsk-hh.org oder folgt den News-Ticker auf Mastodon unter inforadio@freie-radios.org. Was hörst du eigentlich immer so morgen? FSK, und du? Du, wie hörst du das eigentlich? Na, im Radio. An dieser Stelle erinnern wir an die Opfer rechter Gewalt. Diese Erinnerung führen wir auch in den kommenden Wochen weiter. Über das ganze Jahr hinweg möchten wir an all jene Menschen erinnern, von denen man weiß, dass sie seit 1990 durch rechte Gewalt zu Tode gekommen sind. Informationen übernehmen wir dazu unter anderem von der Amadeo-Antonio-Stiftung, dem Buch Rechte Kontinuitäten von Harry Weibel und von Opferberatungsstellen und weiteren antifaschistischen Gruppen und Initiativen. Wir erinnern an Alfred Salomon. Der 92-Jährige starb am 21. November 1992 an einem Herzinfarkt in einem Altenheim in Wülfrath. Zuvor war er von einem ehemaligen Wehrmachtsoffizier mehrfach beschimpft und geschlagen worden. Alfred Salomon war Holocaust-Überlebender und wurde zuvor immer wieder von anderen BewohnerInnen des Altenheims antisemitisch beleidigt und systematisch ausgegrenzt. Bis heute ist Alfred Salomon nicht staatlich als Todesopfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Silvio Meyer. Der 27-Jährige geriet am 21. November 1992 mit drei anderen Linken am Berliner U-Bahnhof Samariterstraße in eine Auseinandersetzung mit fünf Neonazis. Zwei seiner Begleiter wurden schwer verletzt, er selbst wurde im Laufe der Auseinandersetzung erstochen. Die Täter wurden zu Jugendhaftstrafen von 4,5 bzw. 3,5 Jahren verurteilt. Silvio Meyer wird von der Bundesregierung als Todesopfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Ayşe Ilmaz, Bahide Aslan und Yeliz Aslan. Die drei starben am 23. November 1992 in Mölln bei einem durch Neonazis verübten Brandanschlag auf das Haus, in dem sie und weitere türkischstämmige Familien lebten. Der Haupttäter wurde zu lebenslanger Haft verurteilt, sein Komplize zu einer Jugendstrafe von 10 Jahren. Ayşe Ilmaz, Bahide Aslan und Yeliz Aslan werden von der Bundesregierung als Todesopfer rechter Gewalt anerkannt. Den Opfern des rassistischen Brandanschlages von Mölln wird jedes Jahr am 23. November mit der Möllner Rede im Exil gedacht. Wir erinnern an Eckhard Rütz. Der 42-jährige Eckhard Rütz wurde in der Nacht vom 24. auf den 25. November 2000 sterbend vom Notarzt aufgefunden. Er wurde vor der Mensa in Greifswald von drei Neonazis im Alter von 16 bis 21 Jahren mit Holzpfählen geschlagen und getreten. Das geschah mit einer Unterbrechung. Die Täter kehrten in derselben Nacht zum Verletzten zurück und traten erneut auf Eckhard Rütz ein. Als Motiv gab einer der Täter in der späteren Gerichtsverhandlung an, dass der wohnungslose Rütz, Zitat, dem deutschen Steuerzahler auf der Tasche gelegen hätte. Die drei Neonazis wurden zu 7 bis 10 Jahren Haft verurteilt. Eckhard Rütz ist als Opfer rechter Gewalt staatlich anerkannt. Wir erinnern auch an Tim Meyer. Der 20-jährige Tim Meyer wurde am 26. November 2005 im baden-württembergischen Bad Buchau von einem Neonazi erstochen. Der Tat gingen rassistische Anfeindungen und eine Rangelei voraus. Später fand die Polizei in der Wohnung des Haupttäters, ein ehemaliges NPD-Mitglied, Hakenkreuzfahnen. Vor Gericht kam sein neonazistischer Hintergrund zur Sprache und er wurde zu 10 Jahren Haft verurteilt. Trotzdem wird Tim Meyer nicht in der offiziellen Statistik der Todesopfer rechter Gewalt aufgezählt. Zum Abschluss der Antifa-Nachrichten hier noch ein paar Veranstaltungshinweise. In Berlin gibt es am Donnerstag, den 27. November, eine Veranstaltung zu Agroökologie und Ernährungssouveränität mit zwei Mitgliedern von MNCI Somos Tierra. Der Abend soll mit einigen Überlegungen dazu starten, was es in Zeiten eines globalen politischen Rechtsrucks bedeutet, für Ernährungssouveränität zu kämpfen, ausgehend von den Erfahrungen der Bauernbewegung in Argentinien, in der Frauen eine führende Rolle bei der Verteidigung des Territoriums und dem Ausbau agroökologischer Versorgungsnetze spielen. Am Donnerstag ab 19.20 Uhr im Solid-Laden in Berlin-Kreuzberg. Am Montag, den 1. Dezember, gibt es in Berlin ein Treffen gegen Krieg und Militarisierung, organisiert von Rheinmetall Entwaffnen Berlin. Unter anderem soll es um die aktuelle zivil-militärische Zusammenarbeit und das sogenannte Grünbuch ZMZ 4.0 gehen. Dazu wird es auch einen Input geben. Montag um 18.30 Uhr im New York Britannien in Berlin-Kreuzberg. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Weitere Infos zu dieser Veranstaltung und Lektüre zum Thema gibt es unter contrapolis.info. Am Donnerstag, den 27. November, findet im Rahmen der Reihe Gegen jeden Antisemitismus eine Lesung mit anschließendem Gespräch in Halle statt. Zu Gast ist Stefan Dietl, der aus seinem Buch Antisemitismus und die AfD liest. Dietl zeigt darin, wie präsent antisemitische Denkmuster in der AfD sind, von klassischen Stereotypen über Verschwörungserzählungen bis hin zu Relativierung nationalsozialistischer Verbrechen. Er beleuchtet sowohl die verschiedenen Formen des Antisemitismus innerhalb der Partei, als auch deren Versuch, sich öffentlich als Schutzmacht gegen Antisemitismus darzustellen. Ab 19 Uhr im VL in Halle. Ebenfalls in Halle gibt es am Donnerstag, den 27. November, eine Filmvorführung des Films Hinter Türen. Anlass ist der Internationale Tag gegen patriarchale Gewalt, der jedes Jahr am 25. November abgehalten wird. In dem Film schildern zwei betroffene Frauen und ein betroffener Mann ihre Erfahrungen als Opfer häuslicher Gewalt in Form von verbaler, emotionaler, psychischer, finanzieller und körperlicher Nötigung. Am 27. November um 18 Uhr findet diese Filmvorführung im Lila Drachen in Halle statt. Der Eintritt ist frei. Solange es Kapitalismus gibt, braucht es auch Kapitalismuskritik. Und am besten geht das mit Marx. Wie im Kapitalismus Wachstum, Krisen und Armut miteinander zusammenhängen, darum soll es am Samstag, den 29. November, bei einem ausführlichen Einführungsworkshop zur Kritik der politischen Ökonomie gehen. Dafür wird sich auch ordentlich Zeit genommen in 9 Stunden inklusive Pausen. Falls euch das Thema interessiert, aber ihr bisher noch keine Gelegenheit hattet, in Kapitalismuskritik tiefer einzutauchen, lohnt es sich bestimmt hinzugehen. Von 9 bis 18 Uhr im Raum SE2 122 U an der TU Dresden. Wenn ihr mitmachen wollt, meldet euch verbindlich an bei antonellamuzzapapa@rosalux.org. Das ist antonella.muzzupapa@rosalux.org. Wenn euch das jetzt zu schnell war und ihr nicht mitschreiben konntet, dann schaut mal auf der Internetseite der Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachsen vorbei. Das ist sachsen.rosalux.de. Da findet man nochmal alle nötigen Infos. Außerdem wollen wir heute nochmal auf eine Aktion außerhalb unseres Sendegebiets hinweisen. Am 29. und 30. November wird die AfD in Gießen eine neue Jugendorganisation gründen. Das wollen viele Antifaschistinnen verhindern. Das Bündnis Widersetzen organisiert viele dieser Proteste. Auf der Website widersetzen.com finden sich viele Informationen dazu. Außerdem gibt es dort eine Möglichkeit, sich eine EA-Nummer zu generieren. Dort steht auch die Rufnummer der Hotline des Ermittlungsausschusses und es sind Informationen zu den Hunderten von Solibussen zu finden, die aus über 50 Städten am Wochenende nach Gießen fahren. Das waren die Antifa-Nachrichten für den 27. November 2025. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say? Ja, nach so viel Input geht es jetzt wieder mit Musik weiter. Und zwar habe ich euch einen meiner Lieblingssongs mitgebracht. Ich glaube, letztes Jahr oder vor 2 Jahren war das auch mein meistgespielter Song auf Spotify. Und zwar ist der von Lift to Experience. Das ist eine texanische Shoegaze-Band, aber die haben irgendwie so einen ganz speziellen Sound, den ich irgendwie außerhalb von diesem Album noch nie gehört habe und auch nicht seitdem nicht mehr gehört habe. Also sehr speziell irgendwie. Leider haben die auch nur ein einziges Album rausgebracht, nämlich The Texas Jerusalem Crossroads. Und von diesem Album hören wir jetzt den Song Falling from Cloud 9. the stings to make the crawl to the top, and then take the fall again. Blood-soaked, gagged and choked, lying face on stone, stripped bare, sucking in air. This is my home, it seems, with the rock and the hard places stuck between. The God man Christ calls, cursed man. Smash it to the ground. Slip off your slippers and dance all around. It's lovely. It's just Das war Live to Experience mit Falling from Cloud 9. Und ja, ich kann euch nur wärmstens ans Herz legen, euch das Album Live to Experience von, das Album The Texas Jerusalem Crossroads von Live to Experience mal anzuhören. Streamt es möglichst oft, vielleicht motiviert das die Band, nochmal neue Musik zu machen. Ja, so ein bisschen shoegazig geht es jetzt auch weiter mit dem Lied, was mich tatsächlich in das Genre überhaupt erst gebracht hat und was für mich auch irgendwie so ein bisschen der Shoegaze-Song schlechthin ist, und zwar When the Sun Hits von Slowdive. Viel Spaß!

Wo ist da das wissenschaftliche Gewicht? Denn ohne wissenschaftliche Auswertung sind wir im Bereich von Behauptungen. Ja, es wird sicherlich sehr spannend hier morgen auf Radio Korax um 7 Uhr im Special Morgenmagazin zu Pandemien. Ich gebe euch jetzt nochmal einen Song und danach gibt es nochmal einen weiteren Ausblick, was es so die nächsten Tage bei Korax für spezielle Sachen gibt. Aber jetzt kommt erstmal ein Song von Die wilde Jagd. Das ist ein das Nebenprojekt von einem Haus-DJ. Und ihr hört jetzt Der Meister. Das ist so sehr, Synthpop, würde ich sagen, aber irgendwie sehr dunkel und cool. Naja, hört selber. Thank you. es ist jetzt schon spät geworden. Es ist schon 18.56 Uhr. Das heißt, der Widerhall neigt sich jetzt auch stark dem Ende zu. Aber bevor ich hier das Studio verlasse, will ich euch noch mal einen kleinen Ausblick geben auf das Programm von Radio Korax. Erstmal morgen um 7 Uhr gibt es ein spezielles Morgenmagazin, was ich ja vorhin schon beworben habt. Das solltet ihr euch auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Und morgen Abend gibt es um 19 Uhr die Sendung Glottal Stop Blut. Das ist eine Sendung der feministischen Redaktion zum Thema Blut über Menstruation, Blutspenden, Bloody Mary und blutige Musik. Am Samstag und Sonntag gibt es Sondersendetage, hallische Orte und Initiativen, Dutzende mehr oder weniger bekannte Orte der Saale-Metropole werden akustisch untersucht. So springen wir ins Stadtbad, spitzen die Ohren in diversen Museen, verfolgen Nutrias durch Flüsse und tauchen in die lokale Musikszene ein. Samstag und Sonntag. Und die Sendung ist jetzt fast vorbei. Zum Abschluss lasse ich euch jetzt noch einen kleinen Rausschmeißer hören, und zwar Dragon. Das ist ein Instrumental von dem US-amerikanischen Producer Knowledge, beziehungsweise stilisiert KNX. Viel Spaß dabei.